FM 4. Laboom Deluxe. Erste Show im Jahre 2026. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und heute gibt es wieder viel gute Musik zum Tanzen. Den Start ins Jahr mache ich heute gemeinsam mit Ken Hayakawa und seinem Label Schönbrunner Perlen. Der offizielle Start des Labels war 2012, wobei die Geschichte des Labels ja schon viel früher begann. Aber dazu erzählt uns Ken Hayakawa dann selbst ein bisschen mehr. Musik gibt es heute von den DJs Pischinger, Knochen Hartmann und Ken Hayakawa. Und die erste Stunde, wie ihr schon hört, ist von mir. Der erste Track war übrigens A Fistful of Snow von L. Cam. Tracklist und Informationen findet ihr auf fm4orf.at. Die ganze Sendung bleibt für 30 Tage in unserem Player. Jo, jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit meinem Set. Der Track, der sich da schon reintunet, heißt Don't und ist von Damon G und Bonnie Spacey. Thank you.

Jo, ihr hört FM4 La Boom Deluxe. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und ich bin auch in the mix. Meine Tracklists und überhaupt Infos zu allen Artists des heutigen Abends findet ihr auf fm4orf.at. Schönbrunner Perlen steht heute auf dem Programm. Zu Besuch ist Ken Hayakawa, der uns einige Mixes mitgebracht hat, unter anderem ein Best-of Schönbrunner Perlen, gemixt von Pischinger. Danach gibt es ein wirklich feines, empfehlenswertes Set vom alten Haudegen Knochen Hartmann. Und Ken Hayakawa hat selbst auch noch ein Wahnsinns-Set abgeliefert, nämlich mit lauter Edits, die bis jetzt unveröffentlicht blieben. Jo, bleibt dran, in Kürze Ken Hayakawa im Gespräch und danach Musik, Musik, Musik. FM4, La Boom Deluxe.

Deluxe. In the Mix war gerade ich, Sebastian Schlachter. Meine Tracklist und Infos zur gesamten Sendung findet ihr auf fm4orf.at, genauso wie die Tracklist aller anderen Artists des heutigen Abends. Alle Mixes, die gesamte Sendung gibt's zum Nachhören auf ORF Sound. Am schnellsten findet ihr auch zu den Sets, da sind sie nachher alle direkt verlinkt, über fm4orf.at/dance. Und wie schon angekündigt, gibt es heute zur ersten Show des Jahres ein Special. Und zwar ein Schönbrunner-Perlen-Special. Geballte 3 Stunden kommen aus dem Hause Schönbrunner-Perlen. Und zuallererst und als kleine Introduction zu dem Ganzen habe ich natürlich den Labelhead von Schönbrunner-Perlen hier bei uns